Stimmt jetzt. Ich glaube, Wasser trinken. Es läuft schon. Ja, komm, trink dein Wasser. Läuft das schon? Outtakes, ja, ja. Okay. Komm, gönn dir. Ich mach mal hier mit Stoppuhr, damit ich... Okay. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Herzlich willkommen bei den Propheten. Wir begrüßen euch erstmal ganz herzlich an diesem wunderschönen, tristen Donnerstagmorgen. Wir haben Donnerstagmorgen, ne? Ja. Also, wir jetzt diese Sendung halt, ja, genau, aufnehmen werden, ne? Es ist immens wichtig, dass wir das heute machen. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. G-Bro ist heute auch richtig gut drauf, wie ihr total sicherlich hören könnt. Fit wie ein Turnschuh, hat sie heute Morgen mehrere Red Bull Sixpacks reingezogen, wie ich gehört habe. Das ist richtig, ne? Oder ist das ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Ach so, okay. Aber trotzdem sehr fit, ne? Voll. Möchtest du uns erzählen, warum du so fit bist? Ja, ich musste meine Eltern abholen, die aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Und das war irgendwann nachts und ja, ganz toll. So, ich war, glaube ich, um 2:30 am Schlafen und der Wecker klingelte um 7 Uhr oder 6.45 Uhr und einmal Schlummerfunktion. Ja, 4 Stunden für einen jungen, knackigen Kerl wie dich, das reicht, ne? Wenn ich überlege, dass ich heute bis 18 Uhr hier bin, ist das super. Ja, also das ist doch eigentlich eine hervorragende Perspektive. Voraussetzung. Schon der Hinweg hat mich heute abgefuckt, ne? Weißt du warum? Soll ich dir das erzählen? Ja, bitte. Das sind ja aktuell Zustände wie in... Boah. Alter. Das sind Zustände wie in XYZ, ne? Ja, ja, genau, wie in XYZ. Also am Bahnhof, auf dem Weg zur Universität, ich bin mit der Straßenbahn gefahren und am Bahnhof war es so schlimm, Alter, die Leute, die wurden dort von irgendwelchen Mitarbeitern mit einem Besen in die Bahn gedrückt. Nein, so schlimm noch nicht, aber das sind Zustände wie in Indien oder in China, ey. Das ist so krank, ey, voll pervers. Ich muss sagen, ich hatte heute Morgen relativ viel Glück, weil ich ja zu einer unchristlichen Zeit schon meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen durfte. Und das war um kurz nach 8 eine sehr leere Straßenbahn, wo man bequem stehen konnte. Wie man das als verwöhnter Berufstätiger an der Universität halt gerne gewohnt sein möchte. Also da habe ich die richtige Zeit erwischt, aber ich denke, in den kommenden Tagen werde ich das nicht so. So, hier erstmal so ein paar Random Facts. Eigentlich ist er jeden Tag immer erst um 11.30 Uhr im Büro. Das ist auch wieder eins von diesen Gerüchten und so weiter, die ständig im Umlauf sind. Ja, in der Tat. Aber also ich war heute um 9.30 Uhr in der Bahn und ich dachte, ich möchte wieder ins Bett. Ja, das ist natürlich auch die Bahn, die liebenden Studierenden um circa 10 Uhr in die Uni schwemmt. Wieso fangen die alle um 10 an, ey? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist die frühestmögliche Zeit für einen Studierenden, der dann gemütlich bis 8, 9, vielleicht auch 9:30, viertel vor 10 schlafen kann, um direkt dann in die Straßenbahn zu fahren. Voll die Opfer, ey. Ja, also wer sowas macht, ist. Die versauen halt mir den Weg zur Arbeit. Unverantwortlich, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Auch was ganz, ganz immens wichtig ist, ich finde überhaupt gar keine Zeit mehr auszuschlafen. Am Wochenende war ich ja, wie du weißt, auf einem Junggesellenabschied. Ja. Kommenden Freitag ist die Hochzeit, also morgen, ja. Also dann, wenn die Folge online ist, bin ich auf einer Hochzeit. Ja. Und Alter, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Und bei mir zu Hause ist ja gerade, wie die Zuhörer wissen das ja vielleicht noch, ich mache ja zurzeit Renovierungsarbeiten. Und da war der T-Bro übrigens letzte Woche auch am Start, hat mit angepackt. Gezwungenermaßen. Also ich habe das nicht erwartet, dass er das bringt, aber er war da. Nee, und boah, ich kann nicht mehr ausschlafen, das ist voll behindert. Ja, und das ist halt dann hart und deswegen, das macht den Donnerstagmorgen heute umso härter, aber auch... Härter wie Berlin, ne? Ja, und uns natürlich auch umso härter, ne, dass wir das halt... Ja. Knallhart, wie wir sind, durchziehen. Es war, glaube ich, 10-mal hart in 2 Sätzen jetzt. Das ist doch... Das ist schon leicht erotisch. Nein, das ist deine Assoziation. Meine Assoziation zu hart wäre die Niederlage bei der letzten Prophezeiung. Du hast ja mehrere Niederlagen jetzt gehabt. Auch die Wette, die inoffizielle Wette in der Bahn, ob wir einen Sitzplatz bekommen oder nicht, hast du auch verloren. Ja. Also ich habe gerade einen Lauf. Wobei streng genommen wir ja keine Plätze direkt zusammen hatten. Ja, das ist das halt, ist, ja gut, aber... Manche Leute nennen es Haarspalterei, ich nenne es halt die Wahrheit. Ne? Irgendwie wusste ich das schon, was wieder kommt. Ich wusste es. Aber dennoch habe ich leider die Wette, welche Fußballwette hatten wir letztes Mal abgeschlossen? Dass Deutschland gerade ja. ungerade spielt. Habe ich leider, dank Müller, herzlichen Dank nochmal, der das Ding nicht reingemacht hat. Zum 1:1. Ich hoffe, der Müller, der hört das ja auch mal, ne? Hoffe ich auch, weil das war wirklich indiskutabel, den muss man machen und dann hätte ich die Wette auch gewonnen halt, ne? Also, hätte, Fahrradkette. In der Tat, leider darf ich mal wieder verlieren. Das zweite Mal in Folge. Es wird über kurz oder lang erstmal das letzte Mal gewesen sein, das verspreche ich euch halt, ne? Also, ich bin sehr motiviert, die nächste Prophezeiung immer wieder für mich zu entscheiden und eine Serie zu starten. Mhm. Digga, siehst du den Bus da unten? Mit den Leuten, die das interessieren könnten? Ja, den kann ich deutlich sehen. Der ist ja gerade vorbei. Da ist kein Bus. Doch, da ist. Also ich bin davon überzeugt, dass ich die nächsten Wetten gewinnen werde. Ja. Das ist halt, das Leben ist hart und steckt voller Enttäuschungen halt, ne? Das kann man sagen. Es ist natürlich schon wirklich, also erst wenn man erwachsen wird, dann merkt man, dass das Leben äußerst enttäuschend sein kann. Ja, man hangelt sich im Prinzip von einer Enttäuschung zur nächsten halt, ne? Das, ja, es sei denn, man hat eine Freundin und und einen Job. Ja, aber das hast du ja auch alles. Also Freundin fast, jetzt nicht. Nee, das nicht, nein. Du hast ja einen Job. Aber das du fühlst auch, dich wohl, das ist das Wichtigste. Und unter anderen Umständen ist es halt auch viele Fans halt, ne? Ich meine, ich muss meine, ich muss niemanden belästigen oder sonst was halt, ne? Ah, das finde ich gut. Das Blöde ist, man hat keine spannenden Geschichten zu erzählen. Also. Ja, das habe ich auch nicht. Also spannende Geschichten habe ich überhaupt nicht. Wir sind jetzt mitten schon in der Kategorie Blablabla, kann das sein? Wir sind, ja, irgendwie schon, Blablabla. Wir hätten jetzt eine Jubiläumsfolge machen können, das ist die 10. Folge. Ja, aber wir haben ja auch gleich noch ein episches Thema für unsere 10. Folge. Wieso haben wir das eigentlich vorhin nicht erwähnt, dass wir heute die 10. Folge haben, Mensch? Weil wir halt das als Einleitung für den mega fantastischen Hauptteil. Oh, ja, finde ich auch. Aber wir sind noch bei bla bla bla, ne? Bla bla bla. Ne? Klingt so nach Sims, bla bla bla. Bla. Sims war doch auch ein Thema in letzter Zeit. Ja, ich habe mir da von dir eine diverse Kopie anfertigen lassen. Und ich wollte mal Sims wieder spielen. Sims 2 war das, ne? Sims 2 ist halt noch. Ich habe es aber nicht geschafft, muss ich leider gestehen. Ich habe noch nicht gespielt. Ja, das passiert dem Besten. Ich habe es auch noch nicht wieder rausgekramt. Aber ich habe Sims 1 auf Original gefunden, als ich dabei war, diverse CDs zu entsorgen. Mhm. Und ja, das war schon... Bist du eigentlich der Typ, der seine Sims gerne sterben lässt? Nee. Wenn? Sollen die mal leben? Ja, es gibt ja da zahlreiche Methoden, seine Sims... Ja, nö. Das Leben etwas schwerer zu. Also ich lasse die gerne am Leben. Ja. Das sind doch gute Menschen. Und ärgerst du sie ein bisschen oder versuchst du, dass es ihnen gut und... Ja, ich bin immer sehr bemüht, dass es allen gut geht. Ne? Ah, okay. Hm. Also ich versuche da auch so die Level zu machen. Ich bin nicht so das Cheat-Kind, der dann alles Geld da besorgt. Also ja, ich baue mir was auf. Ja, das, ne? Das ist so... Da verstehen wir uns. Das ist der Sinn des Spiels. Ja, also da kann ich dir noch voll zustimmen. Der Meinung bin ich auch und es ist halt auch so, wie ich gerne meine Sims... Steuern. Finde ich gut. Mhm. Ja, wollen wir die Kategorie wechseln? Ich habe jetzt nichts vor Augen, aber ich tippe einfach mal darauf, da wir einen super neuen Trailer gekriegt haben zu Star Wars Episode 7. Was sagst du dazu? Ja, ist natürlich ein gigantisches Erlebnis, wenn wir uns die sozialen Medien anschauen. Halt, ja, ne? Also ich habe auch im Radio rauf und runter gehört, der Trailer... Fantastische Zahlen, die schon erreicht sind, innerhalb von Minuten, innerhalb von Stunden. Also ein unfassbares Erlebnis. Selbst habe ich den natürlich auch angeschaut und der hat mir so gedacht, ja, der Charme der alten Episoden 1 bis 3 wird so ein bisschen aufgegriffen. Der ist da. Zweifellos. Kostüme ähneln sich, man sieht die TIE Fighter, man sieht die X-Wing. Was ich viel schöner fand, war Han Solo und Chewbacca zu sehen. Ja. Sieht man auch. Das war, ich habe ja damals mit Episode 5 bis, 4 bis 6 angefangen. Und, ich nicht, alle Zuhörer. Da, nochmal, ne? Also ich hab nicht mit der neuen Episode gestartet, also mit der neuen Trilogie habe ich nicht gestartet, sondern mit der alten. Und das war für mich schon, wow. Also da, das war ein Hochgenuss der Gefühle. Ja, ja. Du, jetzt mal nicht. Ja, und bei mir war das eben so, dass ich mit den Neuen angefangen habe. Dadurch habe ich auch einen gewissen anderen Blick auf die ganze Geschichte. Mich haben ja besonders immer diese Geschichte Jedi, Sith und so weiter interessiert. Die Sith. Und ja, die gab es natürlich in den alten Episoden nur so ganz am Rande halt, ne? Zwei davon und die waren halt die Oberbösewichte, ne? Das war schon ein bisschen langweilig, ne? Ja, und jetzt ist das halt, wo ich meine Bedenken habe bei dem neuen Trailer. Da steht ja quasi jemand, der halt wie unser schöner Darth Vader aussieht, nur ein bisschen andere Maske hat. Das ist eine schlechte Kopie, das ist so eine asiatische Kopie, will ich mal sagen. Ja, ich weiß halt nicht so genau, was ich davon halten soll, wie das jetzt alles wieder komplett neu gemacht ist, in gleich. Seine kleine Mistgabel, oder? Ja, die hat mich schon bei dem ersten Trailer Special Laserschwert sehr aufgeregt, weil ich denke mir, warum kann man nicht ein ganz normales Lichtschwert nehmen, warum muss es... Aber ich habe ein cooles YouTube-Video gesehen, da hat jemand so ein Ding nachgebaut, aber aus Holz mit Schaumstoff und dann hat er damit so Schwertkämpfe ausprobiert und rein theoretisch macht es Sinn, das Schwert so zu gestalten, so wie es jetzt ist. Ja, aber nein. Also diesen Vierlefanz mit diesen neuen Dings, also was ich noch ganz cool fand, war das Doppellichtschwert, was sie in Episode 1 damals eingebaut haben. Das fand ich auch voll cool. Ohne das hatte Scheiß. Was. Das fand ich richtig cool. Aber die Mistgabel, nur um was Neues jetzt zu machen, und ich muss natürlich auch sagen, ich bin ein Star Wars Liebhaber, ich habe zig Spiele gespielt, Bücher ohne Ende gelesen mit allem drum und dran. Und dann jetzt habe ich das Gefühl, man muss zwangsläufig was Neues machen. Auch auf dem Gebiet ein Experte, ne? Ja, man könnte es schon auch Nerd nennen. Ja, aber, Nerd, ja. Ja, ja. In der Tat, also ich weiß da wirklich alles, einiges. Apropos, darf ich kurz einen Exkurs machen, der nichts mit Star Wars zu tun hat? Nein. Ich würde voll gerne nochmal zu Blablabla gehen. Okay. Also gestern, du sagst das ja, du hast viel gelesen und du bist ein Experte auf dem Gebiet. Ja. Gestern in der Uni-Gruppe, ne, es gibt da so eine offizielle Gruppe auf Facebook, also ja, ich glaube inoffiziell, die ist von Studierenden oder von irgendwelchen Studierenden, die hier auch arbeiten, keine Ahnung. Da gibt es so eine Gruppe. Und da sind sehr, sehr viele Studierende drin und da war jetzt so einer, der hat in seinem Profil stehen, dass er auch nur einen Realschulabschluss hat, also der studiert nicht, aber möchte hier an der Uni Vorträge halten für 35 Euro pro Teilnehmer. Ah, hab ich gesehen. Hast du das gesehen? Ja. Ah, das war so lustig, Digga. Da hat der Weil so du kommentiert hast. Der hat so geschrieben, so, ja... Also ich kann jetzt Vorträge dafür halten, weil ich habe Bücher darüber gelesen. Es ging darum, dass er Vorträge halten will, wie man mit Geld umgeht. Und jeder Mensch, der in Armut lebt, hat selber Schuld, weil er nicht mit Geld umgehen kann. Da dachte ich mir so, ja, Mahlzeit, Alter. Du hast und das Allergeilste ist, dann hat er gesagt, dass er schon seit 12 Jahren so Networking betreibt und mit Millionären verkehrt, die ihm erklären, wie man mit Geld umzugehen hat. Und da denke ich mir so, boah. Und er hat all sein Wissen aus Büchern geschöpft, hat keine Zertifikate, keine Abschlüsse oder sonst was und erzählt, er kann da was halten, ne? Und dafür Geld verlangen. Das hat mir schon immens imponiert. Ich habe nur gelesen, dass er nachträglich noch geschrieben haben soll, er wollte diese 35 Euro, war halt nur ein Test. Ein Test, ja, das würde ich auch sagen, nachdem ich einen Shitstorm ausgelöst habe. Ja, ich bin ja da ein bisschen... Ich denke mir so, okay, Zertifikate, Abschlüsse und her, da bin ich ja gar kein Fan von, weil also, ich denke, das wird in Deutschland übertrieben. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Aber an der Stelle hier für den Herrn, ich glaube, du wirst das niemals hören, aber wenn du es hörst, ne, dann sag ich dir mal eins, ne? Das ist ja auch eine Antwort auf das, was du gerade anfangen wolltest, Zertifikate und sowas, das ist alles übertrieben. Nein, finde ich nicht, weil es gibt Menschen, die tun was dafür. Guck mal, wir beide, du bist jetzt an deinem Masterabschluss dran, ich bin an meinem Masterabschluss dran und wir haben was dafür getan die letzten Jahre, weißt du? Da kann nicht einer kommen und sagen, ja, ich habe da mal ein paar Bücher gelesen, ich kann das jetzt auch. Eventuell kann er das, aber er hat sich nicht dafür, sage ich mal, qualifiziert an einer Hochschuleinrichtung oder vor einer Handelskammer oder vor irgendwas, vor so einer Prüfungskammer. Der hat sich ja nicht qualifiziert dafür. Warum soll er denn solche Sachen machen dürfen, für die andere Leute studieren müssen? Das verstehe ich nicht. Ja, gut, da gebe ich dir recht. Allerdings sind das natürlich auch Sachen, mit Geld umzugehen, kann man nicht studieren. Man kann im weitesten Sinne BWL dafür ranziehen. Da muss mir doch nicht so eine Pappnase sagen, wie man mit Geld umgeht. Also das ist halt die andere Sache, ne? Ich kenne Leute, also ich weiß nicht, was bei dem da abgeht und was da schief geht, aber ich kenne Leute, die haben durchaus krassere Probleme finanziell Und diese, das ist nicht verschuldet. Also ich kenne viele Studenten, ich würde niemals in die Uni gehen und sagen, ey, ich gebe euch einen Vortrag, weil die, die von euch arm sind, die sind arm, weil die dumm sind, weil die nicht mit Geld umgehen können. Weißt du, Studenten, man sagt immer, Studenten sind bessere Hartz-IVer oder so. Das stimmt ja gar nicht. Wenn du Eltern hast, die zu viel verdienen, kriegst du kein BAföG. Wenn du Eltern hast, die ein bisschen mehr verdienen, kriegst du weniger BAföG. So, willst du deinen Eltern nicht auf der Tasche hängen und du hast Eltern, die zu viel verdienen oder sonst was, dann kriegst du nichts. Dann musst du arbeiten ohne Ende und dir wird's richtig scheiße gehen. Ich kenne Studenten, die haben, also eine Studentin, die hat ein Kind, die hat zwei Nebenjobs und studiert nebenbei. So, und dann denke ich mir, dann kommt so ein Penner an und erzählt irgendwas so von, ja, hier, so läuft's oder was. Ja, ich kann natürlich die Argumentationskette nicht verstehen nach dem Motto, wenn man arm ist, hat man automatisch keine Ahnung, wie man mit Geld umgehen kann. Das kann ich jetzt nicht so unterstützen, aber ich würde sagen, jemand, der halt der Meinung ist, er kann jemandem was weitergeben, sollte nicht zwangsläufig dann sofort erst ein Diplom machen müssen, um dann irgendwann jemandem was weitergeben zu müssen, halt, ne? Wenn man wirklich was weiß. Das müsste man natürlich dann aber auch irgendwo beweisen, halt, ne? Ob es nun mit einem Zeugnis ja, oder aber halt dann mit... Aber dann nicht mit so einem Thema. Nicht mit so einem Thema. Ja, und auch vor allem nicht in dieser Argumentationskette halt, ne? Also das ist... Kann ich nicht so nachvollziehen, aber trotzdem bin ich halt generell das, ein bisschen das Problem ist skeptisch. Ja jetzt auch, ich, nur mal ein Beispiel, das habe ich da gestern auch reingeschrieben, nur mal angenommen, du kommst zu mir nach Hause, um mir die Wand zu streichen, ne? Nur mal, weil ich ja gerade renoviere und der T-Bro kommt vorbei und streicht bei mir die Wände. Kann ich übrigens niemandem empfehlen, das machen zu lassen. Das würde ich auch sagen, aber nur mal angenommen. Ne? Und du sagst ja, ich habe mal irgendwann ein Buch darüber gelesen oder habe mir ein Tutorial im Internet angeguckt, ich weiß, wie das geht, dann gebe ich dir vielleicht 5 Euro oder so oder 10 Euro, weil du vorbeigekommen bist und so nett bist, weil du ein Bro bist und so, dann gebe ich dir was oder Kiste Bier oder sonst was, ist ja auch egal. Aber ich kann dich nicht so bezahlen wie ein Menschen, der quasi... eine Malerausbildung gemacht hat, der kann mir eine Rechnung ausstellen, wenn das nicht schwarz unter die Hand macht, sagt er ja, komm, hier, zack, 100 Euro, mein Freund. So, und das ist der Unterschied. So, man, also ich finde, für manche Sachen braucht man einfach eine Qualifikation, um zu sagen, ja, ich nehme jetzt mal Geld. Und ich glaube, auch wenn er sagt, ja, das war nur ein Test mit dem Geld, ganz ehrlich, Mann, der ist nur zurückgerudert, in Wirklichkeit wollte der voll abkassieren und dachte, die Leute sind voll dumm und überweisen dem Kohle oder so. Das mag durchaus sein, das kann ich halt dann nicht einschätzen. Mir geht es nur darum, dass es auch viele Bereiche auch noch jetzt in Deutschland gibt, die halt noch nicht so reglementiert sind, wo man nicht eine feste Zertifikat, Ausbildung und so weiter machen kann. Ja, zum Beispiel und Prophet, ne? Das ist eine Berufung. Das ist kein Zertifikat. Neu, ne? Aber es gibt zum Beispiel auch die Berufe wie Texter, Coach und sowas. Solche Sachen sind halt noch relativ offen. Zum Glück noch relativ offen, wie ich finde. Weil man manche Sachen auch nicht so einfach messen kann. Und trotzdem kann es natürlich auch sein, dass wenn ich, ja gut, das bin nicht ich, aber wenn ein anderer Kumpel oder so zu dir kommt und malt dann deine Wohnung an, dass er das richtig top macht. Vielleicht sogar besser als jeder Maler und so weiter. Und dann müsstest du ihn theoretisch danach bezahlen, eigentlich, so denke ich immer, nach dem, was er geleistet hat und ob du damit zufrieden bist und nicht nach dem, was er für einen Titel hat, den ja, man sich teilweise auch erschummeln aber kann. Das Ding ist, oder kaufen kann. Aber das Ding ist, er muss ja auch erstmal, also man muss ja eine gewisse Leistung, ein gewisses Portfolio haben oder eine Referenz und so ein Titel ist ja eine Referenz. Du kriegst ja nicht, wenn du es dir erschummelt hast, okay, aber in der Regel ist das eine Referenz und auf dieser Basis kannst du ja vorab verhandeln, was du für einen Preis zahlen möchtest. Das ist ja vorab. Es ist ja quasi, selbst wenn du es mit Handschlag machst oder sonst was, es ist ja eine Art Vertrag. Hm. So, und wenn ich jetzt sehe, dass jemand nicht die Referenzen hat, dann kann ich auch sagen, ja, hier, du Pappnase, nö, ich gebe dir kein Geld dafür. So, weißt du? Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Ja, die Sache ist halt, die geht um andere Geschichten. Ist viel wichtiger, wir müssen zurück zu Star Wars. Star Wars, ne? Das Thema der Woche, auch quer durch die Medien. Definitiv. Was hältst du denn von dem? Von dem neuen Trailer? Von dem neuen Trailer. Ja, ich finde ihn ganz, ganz herzerwärmend. Nee, also ich fand den ganz okay. Also ich habe nur ein bisschen die Sorge, da geht es ja um das Erwachen der Macht. Mhm. Da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das so ein bisschen so Parallelen hat, habe ich dir ja schon gestern gesagt, so Parallelen zu Teil 4, ja, ja. Wo dann alles losgeht, irgendeiner zieht los. Also so die typische Heldenreise wieder. Da ist einer in seinem langweiligen Leben, da kommen so ein paar Sturmtruppler, die sind so irgendwie Rebellen und balabala, so typischer Alltag. Mhm. Und dann erfährt einer so, wow. Da kommt so diese, wie nennt man das nochmal, Exposition oder so, glaube ich, auch in der Literatur. Da kommt dann dieser Wendepunkt nach dem Eingang quasi. Und Und dann auf einmal so, wow, ich habe Kräfte. Und da kommt der Schatten, das Böse. Und ich lerne das jetzt langsam mit meinen Schwierigkeiten. Hab einen Mentor. Ja, Freunde. Ja, all sowas. Und, also ich finde, wir sollten mal die Heldenanalyse machen bei Star Wars Episode 7. Werden wir ja sowieso machen. Definitiv. Wir besuchen nämlich ein schönes Seminar zu diesem ganzen Thema. Zeitgleich zur Premiere von Star Wars. Ja, das Coole ist, dieses Seminar, ich glaube, du hast mir das erzählt, die haben irgendwie so eine einen Kinosaal gemietet. Ist geplant, glaube ich. Ne? Nur für das Seminar. Und dann können wir alle da zusammen den Kinofilm in der Premiere gucken. Und danach auseinandernehmen, analysieren, zum Beispiel bezogen auf die Heldenreise. Das ist richtig krass. Und da hoffe ich natürlich auch, dass das Ganze nicht zu platt wird, halt, ne? So dieses Hollywood-mäßige. Ja, die machen ja immer A, B, C. Ne? Ja, und immer, also ohne Überraschung, ohne Wendung. Ja. Die Befürchtung. Also ich finde halt die auch. Heldenreise an sich, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, es gibt einen schönen Podcast, der heißt Bayern 2. Ich glaube, ich habe den abonniert. Auf jeden Fall, ich erkläre mal kurz, worum es da geht. Da geht es in einer Folge um die Heldenreise anhand von Star Wars erklärt. Mhm. Und da wird halt erklärt, also das ist so ein Muster, wie man Geschichten erzählen kann. Und also das ist so ein Erzählmuster, was sich in vielen, vielen Geschichten wiederfindet. Da ist halt am Anfang irgend so ein Typ, der da so ein scheiß Leben hat. Oh, Langeweile. Frau auch manchmal. Genau, und kann auch sein. Gegen so ein Typi oder so ein Weiblein. Mhm. Meist hat diese Person auch keine Eltern oder kennt sie nicht. Genau, und meistens sind das Underdogs, ne? Mhm. Und die werden dann richtig geil im Laufe der Geschichte. Die durchleben so eine Mega-Story und das läuft, ne? Ist das nicht auch hier bei diesem Ödipus-Roman oder wie das heißt? Ne, warte mal. Nibelungen. Odysseus ist halt, ne? Ist das gleiche. Aber ich meine hier Nibelungen, da ist das ja auch so. Mhm. Hier mit dem Sigi. Ne? Mhm. Der dann da so Underdog-mäßig durch die Gegend zieht. Ist bei fast allen Geschichten so. Ist Harry Potter so, ist bei Marvel so, ja. Ist bei Herr der Ringe so. Auf jeden Fall, damit ihr wisst, was das ist, die Heldenreise könnt ihr Radio Wissen Bayern 2 abchecken. Aber das werden wir sicherlich bei uns im Blog auch noch einpacken. Ja, das können wir auch nochmal posten im Blog. Aber Radio Wissen Bayern 2 posten wir nochmal im Blog und da haben die eine schöne Folge zur Heldenreise anhand von Star Wars Episode 4 gemacht. Da findet ihr aber auch einiges schon. Ich selbst habe dazu auch schon eine Arbeit geschrieben und sowas, auch zum Thema Star Wars, habe schon zig Referate zum Thema gehalten. Star Wars ist halt der Prototyp, weil George Lucas sogar explizit den Autor dieser Heldenreise, der das halt publiziert hat, Joseph Campbell, Digga. Explizit. Hier. Wichtige Random Fact. Imitiert hat halt, ne? Also der hat sich wirklich Joseph Campbell vorgenommen, hat das analysiert und hat das auch in seiner Version umgesetzt. Also da ist halt, ob er sagt selbst, dass da halt eine Verbindung besteht und deswegen ist daraus so der Prototyp der Heldenreise auch hingekommen. Aber ich finde es auch ganz witzig, dieses, wenn man mal sieht, so dieses. Also es ist ja auch schon, es heißt ja nicht Jedis, sondern auch in den ersten Teilen, in den alten sind das Jedi-Ritter. So, ja. Weißt du, es sind die Ritter. Ritter, so die alte Senat. Die glänzenden, lieben Menschen und gegen das dunkle Böse, das ist ja alles sehr klischeebehaftet. Und dennoch ist auch unsere Vergangenheit. Und ich finde das auch witzig, weil in der Heldenreise von Campbell. Geht es ja darum, dass das Böse nennt er dort den Schatten. Mhm. Und das Lustige ist, Darth Vader ist ja eigentlich schon ein Schatten in Person, ne? Schwarz gewandt, dann noch so ein Schleier schleppt er da hinterher. Es gibt da einige Szenen, wenn du dich daran erinnerst, Episode 4, ganz zum Start, wird ja Prinzessin Leia von Darth Vader aufgehalten und da gibt es mehrere Szenen, wo man wirklich sieht, das kleine Prinzesschen komplett in weiß gewandet, natürlich auch kein Zufall, gegenüber Darth Vader, knapp 2 Meter groß, komplett in schwarz gewandet. Gut gegen Böse, Schwarz und Weiß, das sind halt klassische Sachen, die George Lucas in Perfektion von Joseph Campbell übernommen hat, aber seine eigene Version davon gemacht hat. Also jetzt auch nicht irgendein Abklatsch, sondern wirklich viele, vor allen Dingen auch mythische Wendungen und Geschichtselemente hat. Ne? Wie ich habe eben schon gesagt, alte Senat, ganz viel mit Thema Rom zu tun, wo er auch geschichtliche Einflüsse mit eingebaut hat. Der Fall des alten Roms ist mit drin in Episode 1 bis 3. Und so weiter und so fort. Ja, da sind viele Parallelen. Samurai. Intertextuelle Verweise. In der Tat. Ist sehr schön gemacht, finde ich. Ja, und das macht Star Wars auch so ein wenig aus. Was sind denn so unsere Prognosen? Was sind deine Prognosen für Star Wars Episode 7? Der besterfolgte Film aller Zeiten. Meinst du? Nach ein paar Wochen schon. Meinst du, das wird auch so, wird auch so rein inhaltlich, thematisch und grafisch und was weiß ich nicht, was in der kompletten Umsetzung an die alten Filme rankommt? Das ist die andere Frage. Die erste Frage, er wird der beste Film aller Zeiten sein in der Wertung, weil die meisten geguckt haben, hundertprozentig, nach ein paar Wochen schon. Der Hype, der ist jetzt schon so enorm, das wird nicht anders sein können. Immenser Hype. In der Tat. Ja. Die andere Geschichte ist... Ich bin gespannt, ne? Also, die Leute wissen gar nicht, warum ich dieses immens immer mache. Doch, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie. Ja, am Anfang. Also, wenn ihr das wissen wollt, hört nochmal in Folge 1 rein. Ja, keine Spoiler hier, ne? Ja. Ja, und also bei Star Wars, ich würde sagen, die werden sehr viel richtig machen. Das wird auch sehr interessant sein. Aber gerade für mich, der auch andere Geschichten und so weiter kennt in dem Universum. Und es könnte... für mich eventuell zu platt sein, das befürchte ich schon. Also ich hoffe natürlich auch, dass das so von der CGI her, also von diesen ganzen Grafikbums, diesmal geil wird, ne? Weil ich finde, Star Wars Episode 4 bis 6 haben die mit dieser Nachbearbeitung so versaut. Nein, finde ich gar nicht. Was? Nein. Also ich finde die Bildanpassung, so dieses hell, dunkel und Farbanpassung finde ich gut. Das haben die super gemacht. Aber manche grafische Sachen, finde ich, sind so misslungen. Das war so... Nee. Viel besser als die alten Puppenspielertricks da ursprünglich. Boah, Digga, lieber Puppenspielertricks als irgendeine so schlechte CGI, die aussieht wie so ein Computerspiel von Anfang 2000 oder so. Nein, nein. Also da muss ich widersprechen. Klar, da waren manchmal die Grafiken sahen aus wie in GTA San Andreas. So von der Qualität. Nein, ich glaube, das da kann man so nicht sagen. Ja. Also da kann ich. Also ich bin kein Freund davon, wenn ein Film aussieht wie ein Computerspiel. Da bin ich raus. Ja, also ich fand es schon, das wurde da deutlich interessanter gemacht, aber auch dadurch, weil dann die Verbindung zu Episode 1 bis 3 besser wurde. Das war halt ja ein richtiger Cut zwischen Episode 6, wie die Leute aussahen, oder so noch schlimmer Episode 4 und dann vergleichsweise Episode 1 und 3. Ja, ich finde, da muss dann Episode 4 bis 6 einfach nochmal neu drehen. Ja, aber das geht natürlich nicht, ne? Dann mit den neuen Schauspielern und so weiter, das also finde ich nicht gut. Ich glaube, in 100 Jahren oder so, dann wenn wir nicht mehr da sind, dann machen die eine aktualisierte Version. Das von aber das wird auch keine 100 Jahre mehr dauern. Und ach, ich glaube schon. Nee. Und was ich sagen wollte an der Stelle, ich glaube, das wird auch nur so ein Kassenschlager, zum Teil auch, weil einfach der Ruf vorauseilt. Ja, das meine ich. Also auch. Star Wars ist ja Kult und ich glaube, da wird auf jeden Fall alleine deswegen wird das schon ein Kassenschlager. Ja, man sieht ja das eben schon mit den Trailern und was in den sozialen Medien abgeht. Da wird jeder reingehen müssen, der schon jemals Star Wars gesehen hat, was schon eine Menge sein wird. Ja. Und dazu werden auch viele Mitläufer kommen, die es bisher noch nie gehört haben und jetzt einsteigen wollen, diese Chance nutzen wollen. Ja. Diesen Hype über die sozialen Medien mitbekommen haben. Ja, dass sie natürlich da auch die ganzen Kiddies, sage ich mal, die ganzen Kinder, die es noch nicht gesehen haben. Die nicht mal die 90er erlebt haben, aber denken, die kennen Tupac. Also da kenne ich ja auch, ich hatte ja ein Praktikum wegen meinem Lehramtsstudium und da waren so Kinder, die waren noch nicht mal auf der Welt, als es Tupac gab, aber haben die ganze Zeit so gelabert, so, boah, Tupac ist voll geil, Tupac lebt, und ich denke mir so, Alter. Ja, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, also wir können auch einen Elvis gut finden, damals, obwohl wir ihn auch nicht selbst erlebt haben. Ich war damals zum Beispiel 8 Jahre alt, als Tupac gestorben ist. Warte mal, wann war das? 96 war das, glaube ich, ne? Das kann sein. Da war ich 8 Jahre alt, 96, und da habe ich das schon so wahrgenommen. Das war schon, also das kam im Fernsehen. Trotzdem muss man sagen, man kann ja auch trotzdem auch Elvis oder sonst was gut finden, selbst wenn den haben wir ja auch nicht mehr erlebt. Ja, dann aber kann man nicht sagen, okay, wir können ihn nicht gut finden. Man kann das nicht immer so feiern, als hätte man das miterlebt. Und Star Wars gehört uns. Das ist wahr. Den Kindern der 80er und 90er Jahre. Ja. Uns gehört Star Wars. Ganz besonders Episode 1 bis 3. Und jeder andere, der da was sagte, der kann mich mal. Ja, das ist doch eine schöne Abschlussnote. Ja, ich finde, jetzt können wir Star Wars mal schließen. Für das Thema Star Wars. Also unsere Prognosen sind klar, Star Wars wird ein Erfolg. Offiziell ja, subjektiv, dann werden wir uns natürlich überraschen lassen. Da werden wir auf jeden Fall dann nochmal in der Folge uns so äußern, was wir da so schön gesehen haben. In unserer Weihnachtsfolge wird es dann um Star Wars gehen, ne? Das ist dir klar. Nach Weihnachten, oder? Wolltest du es vor Weihnachten nicht schaffen? Ja, 22. beispielsweise. Also, ne? Ja, mal gucken wir mal. Ja, gut, ferne Zukunft. Dann kommen wir jetzt mal hier zum Abschluss bezüglich einer wunderschönen Wette. Ja, die Prophezeiung von heute. Also ich hätte eine kurzfristige, die wir auch auflösen können, kurz vor der nächsten Folge. Ja. Beziehungsweise in der nächsten Folge können wir schon darüber reden. Okay. Und zwar ist ja demnächst wieder Joko und Klaas das Duell um die Welt. Okay. Und wir tippen darum. Ich finde das auch mal ganz interessant, weil wir haben sicherlich auch Zuhörer, die Joko und Klaas gucken. Zirkus Halligalli und Co. Und wir wetten jetzt einfach mal, wer gewinnen wird von den beiden. Ja, tut mir leid, da muss ich mich ganz klar auf meinen Doppelgänger setzen. Du tippst, dass Klaas gewinnt? Ja, muss ich leider halten. Ich muss zu ihm halten. Mir wurde ja schon jetzt öfters gesagt, ich würde ihm sehr ähnlich sehen. Team Bro sieht aus wie Klaas. Deswegen. Wir können ja mal ein Foto von dir posten. Ja, oder auch nicht. Halt, ne? Ja. Ja. Ja, nee, dann tippe ich doch einfach mal auf den Joko. Ja. Joko Winterscheide. Ich würde sagen, ein sicherer Sieg für mich. Ja. Ja? Nein. Aber wir Faust drauf an, ne? Ja, hier. Drauf gecodet. Bro-Faust, ne? Eine Bro-Faust gegeben. Ja. Also die Wette steht. Ja. Tüte Bonbons wieder, ne? Ja, oder wollen wir den Einsatz erhöhen? Ich wäre dafür, wir müssen den Einsatz erhöhen. Um was denn? Zum Beispiel ein schönes Dönermenü wieder, oder? Wieder ein Dönermenü, genau. Dann wetten wir um ein Dönermenü. Ja, das haben wir ja schon einmal gemacht. Ist jetzt wieder Zeit, Jubiläumsfolge. Ja, wetten wir um ein Dönermenü. Ich sag, Joko gewinnt, du sagst, Klaas gewinnt und der Verlierer muss ein Dönermenü. Eigentlich müssten wir dann natürlich diese Folge auch zusammen gucken. Müssten wir eigentlich. Was machst du denn am 31., das ist ein Samstagabend, es wird wieder knapp. Das könnte schwierig sein unterm Strich. Aber egal. Man kann sich ja zwischenzeitlich auch mal WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Da bin ich ja ganz vorne dabei aktuell. In der Tat, ich habe ja diese Funktion für mich entdeckt. Also das war schon... Da braucht er nämlich nicht mehr tippen und so, da kann er halt in seinem Handy reden. Ne? Das ist voll nice. Ja. Abends bin ich so faul. Jetzt nochmal zu deiner Langzeitwette. Was gab's denn da? Meine Langzeitwette? Ja, du hast, bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt, du hast eine epische Langzeitwette. Hatte ich schon eine? Ich hatte nur überlegt, eine epische Langzeitwette unter Umständen zu tun. Aber das können wir auch für die nächste Folge aufheben. Ja, dann machen wir das auf die nächste. Guck mal, mein Vater hat mir gerade geschrieben. Also ich taue gerade auf, wie ihr merkt. Also das ist ganz witzig. Ich werde wach, aber leider ist die Folge fast vorbei. Das ist schon schade. Zum Ende hin, wenn man halt. Ja, nee, mein Vater hat mir gerade geschrieben, diese Gauner, die sind gerade erst aufgestanden. Ja. Ja, und ich war noch bis 2:30 wach. Ja. Ja, und die konnten gerade ausschlafen. Und an der Stelle danke nochmal, dass ihr mich heute Nacht so ein bisschen auf Trab gehalten habt. Gibo freut sich darüber. Immer wenn er auf Trab gehalten wird, ich glaube, die hören das hier eh nicht. Die denken so, ja, der Junge macht eh nur Scheiße in der Uni, wenn er gerade nicht arbeitet. Manchmal ist man nah dran an der Wahrheit, manchmal nicht, ne? Das ist so. Die sagen auch, alles, was ich mache, hat was mit brotloser Kunst zu tun. Ja, aber brotlose Kunst ist ja auch ein Ding für sich. Aber ich mache ja auch keine brotlosen Künste, ne? Ich studiere ja auf Lehramt. Ja. Ja, das ist ja auch wieder so. Und du hast auch Philosophie studiert. Wer würde denn heutzutage Philosophie als Brot oder Kunst bezeichnen? Ja, eben, also damit kannst du ordentlich was reißen. Praxisnah? Nein. Das Geld wird so rein. Mit dem, was ich ja sonst studiert habe, bin ich ja ganz unterwegs, ganz gut unterwegs. Und ich denke auch, wenn ich nicht ins Lehramt gehen sollte. Als Geisteswissenschaftler kann man immer Taxifahrer werden. Nee, ich habe ja auch sehr viele Medien angehauchte Kurse besucht. Also ich habe mein gesamtes Studium sehr mediennah. Aber auch ein Taxi ist ja im Prinzip ein Medium, ne? Ja, aber kein cooles Medium. Okay, ja, okay. Also ich könnte mich auch sehr gut in so einer Werbeagentur sehen. Mhm. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Wir sind für heute gibt's durch. Gibt's noch was? Ich taue gerade auf und wir sagen jetzt schon wieder Tschüss. Ja, aber wir haben einiges abgehandelt halt, ne? Ich hätte vielleicht noch einen Wetterbericht für den heutigen Tag. Ja, bitte doch. Also heute, wenn ihr die Folge hört, ist das wahrscheinlich schon vergangen. Stimmt, voll praktisch. Also das ist ein Wetterbericht für Donnerstag, den 22. Oktober um 11.07 Uhr in... an einem Ort irgendwo, den niemand kennt, ne? Nordrhein-Westfalen oder eventuell in der Nähe von Deutschland oder in Deutschland, so man weiß es nicht. Ja. Es ist leicht diesig draußen, die Temperaturen sind aber leicht wieder angestiegen. Ja, es sollten heute 15 Grad werden, habe ich gehört. 15 Grad und ich habe mir eine Wellensteinjacke angezogen und dachte, wir sind im tiefsten Winter. Das ist natürlich scheiße. Tja, aber es passiert, ne? Aber dann muss ich auf dem Weg zur Mensa nicht frieren. Ja, in der Tat. Ich würde sagen, ich bin durch. Ja, wir sind durch. Star Wars haben wir erledigt. Ihr schaltet auf jeden Fall wieder ein nächstes Mal. Sowieso, halt, ne? Ja. Dann kommt die Auflösung zur Dönerwette. Ja, Dönerwette, finde ich gut. Ja. Tschüss. Macht's gut. Ja, hier, du, wo ist denn der Ausgang? Ja, tschüss.